Schlüssel, Schuhe, stets an den Füßchen. Doch man hat mein Stolz, setz ich mir auf, die Route der Tränen in den Augen, erlausche ich Gemunkel und Gelächter. Mein Name, meine Tänzelmutter, und dadurch auch mein Leben. Tänzelmütze wieder, habe meine Tänzelschuhe wieder, habe mein Stolz wieder, habe meine Liebe wieder, habe mein Leben wieder, habe meine Rache wieder.